Liebe Besucherinnen und Besucher, wir begrüßen Sie herzlich zu einem Rundgang durch unsere diesjährige große Sommerausstellung Emanuel Leutze – In Deutschland blühen meine Rosen nicht. Anlass für diese Ausstellung ist der 200. Geburtstag des deutsch-amerikanischen Historienmalers Emanuel Leutze. Im Mai 1816 wurde er in Schwäbisch Gmünd geboren. Seine Eltern wandern 1825 mit ihm und der ganzen Familie in die Vereinigten Staaten aus. Nach dem frühen Tod seines Vaters 1831 trägt der künstlerisch begabte junge Leutze mit Zeichnungen und Porträts zum Lebensunterhalt der Familie bei. Nach einer Ausbildung als Kunstmaler und Erfolgen als wandernder Porträtmaler gelingt es ihm, 1842 nach Deutschland zu kommen und an der führenden Preußischen Kunstakademie in Düsseldorf ein Studium zu beginnen. Im Verlauf weniger Jahre avanciert er zu einem der wichtigsten Vertreter der Düsseldorfer Malerschule. Mit seinen Gemälden, die historische Szenen der US-amerikanischen, der deutschen und europäischen Geschichte thematisieren, erwirbt er sich einen bedeutenden Ruf als Historienmaler in den Vereinigten Staaten und in Deutschland. Nach seiner Rückkehr in die USA 1859 bleibt er seinen deutschen Freunden und seiner Heimatstadt Schwäbisch Gmünd verbunden. Das Museum im Prediger verfügt heute über den weltweit größten Bestand an Leutze-Gemälden. Erstmals werden sie nun in dieser Ausstellung gezeigt, zusammen mit Zeichnungen, Stichen, Fotografien und Briefen und ergänzt um Leihgaben aus anderen Museen, Sammlungen und Privatbesitz.